alles, das hier begann, da uns der Preis bewusst. Unsere Seelen fanden sich, da war Zärtlichkeit für mich in dem Traum von einst. Da war einst die Zeit, wie noch keine Zeit zuvor. Ganz allein.